Mit diesem Bild der Zeichnung des Rosarium Philosophorum wurde das Opus Alchimicum beendet. Es wurde Rebis geschaffen von Res Bina, die doppelte Natur, der Homunculus. Es ist die Rubedo, die rote Oper nach der Nigredo und Albedo. Der Körper ist mit Vraya bekleidet worden, die unvergängliche Materie, die bedeutende Mannbarkeit. Doch dies ist nicht der letzte Schluss des Mysteriums von Amor der Minnesänger, noch das in Nos beschriebene, aber doch das in El Ella, Buch der magischen Liebe, offenbarte. Nun wird es auch mit El Ella eine Ella El, eine absolute Frau geben, die mit dem Vira eine gleiche Vollkraft erreichen kann. Bis jetzt ist nie geklärt worden, welcher Prozess durch die Soror, durch die Yogini, durch die Chandali, die Samantha, verfolgt wird, um ihre Vollkommenheit zu erreichen. Jung beklagte sich darüber, dass niemals eine Soror ein Buch geschrieben habe, ihre eigenen Erfahrungen im Opus erzählend. Aber ich glaube, den Weg der Yogini, der Priesterin von Amor, gesehen, ihn erahnt zu haben. Es ist der Opfergang. Sie wird alles geben, sogar ihre eigene Ewigkeit. Sie wird sich ganz hingeben, um mitzuwirken und dem Geliebten zu helfen, damit er die Unsterblichkeit im Opus und im Kampf des Amor erhält. Denn obwohl es so scheint, als ob er es ist, der kämpft, ist sie es doch, die in ihm kämpft. Somit wird er keinen anderen Kameraden in dieser Welt noch in den dunklen Tiefen des Grabes haben, weil sie ihr Herz wie mit einem Dolch geöffnet und sich dort für die Ewigkeit eingerichtet hat. Die Liebenden sterben nicht, sie leben in einem anderen Jahrhundert des Glückes und der Glorie, sagte der Troubadour Jacques Bezeux. Die Ehe der Sterblichen ist ein entweihtes Mysterium, behauptete Novalis. Die Geliebte hat alles gegeben, hat ihr ganzes Vertrauen in ihn gesetzt. An seiner Seite, ein Leben hindurch, hat sie ihm die Metalle überreicht, damit er sie verwandle, sie mit ihrem schaktischen Fluidum der Priesterin, einer wiedereroberten hyperboreischen Göttin durchtränkend, sei es hier auf der Erde oder von einer anderen Welt, von Morgenstern aus. Mit der Unsterblichkeit der Erwählten, des alchemistischen Helden, des Vira, erreicht man gleichzeitig die seiner Soror, seiner Geliebten. Er muss sie jetzt wieder erwecken durch die Konzentration auf sein Ebenbild, sie mit Prana und Bundi durchtränkend. Es ist so etwas, wie sie außerhalb seiner selbst zu projizieren, sie von innen erneut herauszuholen, um sie auch mit unsterblicher Vraya bekleiden zu können. Eine doppelte Niederkunft, ein neues Gebären. Unaufschiebbare Beschäftigung der Treue über das Grab hinaus, post mortem. Weil ihr ewiges Leben von seinem abhängt, weil sie ihm ihre Ewigkeit gegeben hat. Und wenn er siegt, wird es ein El Ella und eine Ella El, einen absoluten Mann und eine absolute Frau geben, vereint und getrennt für immer in der göttlichen Komödie einer Liebe ohne Liebe, Amor, ohne Tod. In der Zeichnung des Rosarium zu Füßen des gekrönten Königs El Ella erscheint immer ein Vogel. Es ist der Vogel des Paradieses, der Vogel Phönix. Er ist dort, um darin zu erinnern, dass das große Werk noch nicht vollendet ist. Alle anderen Reiche der Erde werden sich gleichzeitig verwandeln müssen und ihre im totalen Menschen eingegliederten Energien. Auch sie muss wieder erweckt werden, die ihm alles gegeben hat und mit nichts verblieb, weil sie ihm ihr Leben, ihren Tod und ihre Ewigkeit gab, damit er unsterblich würde. Sie vertraute darauf, dass seine Ehre Treue heißt. Krishnas Tanz. Diese hübsche, alte, mehrfarbige Miniatur des Rajasthan befindet sich in meinem Besitz. Sie stellt den Tanz Krishnas mit den Rinderhüterinnen von Gokul in den Gärten von Vrindavan dar. Krishnas Tanz heißt Raslila und ist erneut ein Kreis. In der Mitte erscheint der blaue, hyperboreische Gott, der Avatar von Vishnu, die blonde, goldene, polare Gottheit. Krishna tanzt mit seiner geliebten Radha, die bevorzugte, mit seiner Chandali, Sandelfrau, seiner Samatha, seiner Soror. Also ist er Chakrakvara, der tantrische Führer, das Zentrum des Kreises der Swastika. Seltsamerweise befindet sich Krishna auch im Umkreis mit derselben Radha, sich auf 9 Krishnas vermehrend, den in der Mitte mit eingeschlossen und von 2 Radhas flankiert. Das macht insgesamt 18 Radhas, Multiplikator der 9, die heilige Zahl im wahrsten Sinne des Wortes. Außerhalb des Tanzkreises befinden sich 4 weibliche Musiker. Oben am gestirnten Himmel bewegen sich 4 fliegende Wagen, wie Manas oder Astras. Ein jeder befördert ein göttliches Paar mit seinem wiedereingesetzten sinnbildlichen Tier, dem Stier Shivas, der Garuda-Vogel von Vishnu und der Pfau, es könnte auch ein Schwan sein von Brahma, der sich an den beiden Enden der Miniatur wiederholt. In seiner Mitte sieht man noch ein rundes, undurchsichtiges Antlitz, von dem man nicht weiß, welchen Stern es darstellen könnte, weil es nicht die irdische Sonne mit dem Licht des Kali-Yuga ist. Die Raslila, der Kreis dieses tantrischen Tanzes, ist dasselbe wie die Tafelrunde des König Arthur mit seinen Rittern und Damen, seinen Kriegern, seiner Amasiya Uxur. Es ist auch der kreisende polare Kreis mit seiner unbeweglichen Mitte, seinem Pfeiler, seiner Wirbelsäule, die den mit Sternen besäten Himmel durchbohrt. Vor allem ist es das links drehende Hakenkreuz, das der Wiederkehr nach Hyperborea, das des esoterischen Hitlerismus. Außerdem stellt es die Öffnung aller Chakras dar. In dem Maße, wie der Tanz an Geschwindigkeit zunimmt, rasend werdend, gelingt es dem Paar tantrischer Helden, den Viras, sich zu vermehren und im Kreise zu erscheinen, zu gleicher Zeit auch in der Mitte des magischen polaren Kreises. Es ist schon das Selbst, jener Kreis, dessen Umfang an allen Orten ist und seine Mitte an keinem. Dem praktizierenden Helden dieses Opus gestattend, durch diese nicht vorhandene Mitte, diese nicht vorhandene Blume auszusteigen. Sich in ein Vimana, ein unbekanntes Objekt zu verwandeln, das die Schwerkraft dieser illusorischen Welt des Kali-Yuga, geschaffen durch die Hypnose des Demiurg von Klingsor Jehova, überwindet. In Richtung eines nicht erträumten Universums gehend, nicht einmal erträumt von den größten Pilgern der Sehnsucht. Und um jene andere Sonne zu werden, die Sonne von El-Ella und El-A-El, Nus. Das ist das Mysterium des Tantrismus Kaula, der Vrayoli Tantra, dies Opus Alchimicum des Weges des Gral und der Ritter der Tafelrunde König Arthurs, der hyperboreischen Einweihung des Amor, der Minnesänger und der Esoterik des linksdrehenden Hakenkreuzes von Wewelsburg.